Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 533 an Goethe, Jena, den 6. November 1798. Ich schreibe Ihnen von meinem Kastell in der Stadt. Wir sind heut eingezogen, und abgemattet wie ich bin, kann ich Ihnen nichts als einen guten Abend sagen. Wir haben lange nichts von Ihnen gehört. Es ist mir etwas ganz Ungewohntes, an das ich mich auch nicht gewöhnen möchte. Die Arbeit geht übrigens ihren Gang fort, und Sie sollen schon etwas getan finden, wenn Sie kommen. An die Decken und Kupfer erinnere nochmals, ich werde sehr drum gemahnt. Leben Sie recht wohl, die Frau grüßt aufs Beste. SCH